die mit Herbert Baumanns dreisätzigem Werk One Percussion and Four Winds startet. Variations, Elegy und Dance. Thank you. Herbert Baumanns One Percussion and Four Winds. Mit drei Bläsern nach Noten von Max Beckschäfer geht es weiter mit seinen folgenden sechs Grotesken. Thank you. Thank you. Thank you. Sechs Grotesken für drei Bläser von Max Beckschäfer für Flöte, Klarinette und Fagott. Mit Flöte und zwei Schlagzeugen ist die folgende Komposition besetzt: Diaphonia von Wassily Herrmann. Thank you. Diaphonia für Flöte und zwei Schlagzeuge. Vasile Hermann war der Komponist. Es spielten Gabriel Costea, Grigory Pop und Dumitru Rus. Wir erweitern die Besetzung für die Sinfonie Nummer 2 für großes Orchester von Hans-Werner Henze, Marek Janowski am Pult des Rundfunksinfonieorchesters Berlin. Thank you. Das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, dirigiert von Marek Janowski, mit der zweiten Sinfonie von Hans-Werner Henze. Unser nächster Komponist ist Stefan Hippe und er leitet auch bei seiner eigenen Nachtmusik Nummer 1 das Nürnberger Akkordeonorchester. Einen Solopart für Violine übernimmt Kolja Lessing. Thank you.

Nachtmusik 1 für Violine und Akkordeonorchester von und mit Stefan Hippe. Er leitete das Nürnberger Akkordeonorchester. Den Solopart spielte der Geiger Kolja Lessing. Wir kommen zur letzten Aufnahme der heutigen Ausgabe von Concerto Bavarese und damit zu gregorianischen Hymnen für vier Bläser und Orgel von Robert M. Helmschrott. In unserer Aufnahme hören Sie Adolf Rüdiger und Heinz Kreß, Kantoren, Willi Bauer, Werner Binder, Trompeten, Klaus Renk und Ernst Giel Posaunen sowie Franz Lerndorfer an der Orgel. Celestis urbs Jerusalem, beata pacis visio, quae celsa de viventibus, saxis ad astra toleris, sponse quae rito cingeris, mille angelorum millibus. O sorte nocta prospera, dodata patris gloria, res persa sponsi gratia, regina formosissima, Christo iugata principi, celi corus sacitas. Hic margaritis emicant, patentque cuntis ostia, virtute namque previa, mortalis illuctucitur. Amore Christi percitus, tormenta quisqui sustine. Hicus parenti debitum, sed usque quaque altissimo, natoque patris unico, et inclito paraclito, cui laus potestas gloria, aeterna sit per saecula. Amen. Thank you. Christus astra ascenderat, reversus unde venerat. Patris fruendum unere, sanctum naturus spiritum, solemnis urge baptis, quum isticus et templici, orbis volutus septies, signat beata tempora, cum lucis ora tertia, repentem mundus intonat, apostolis orantibus, Deum venire nuntia. De patris ergo lumine, de corus ignis almus est. Qui fida Christi pectora, calore verbi impleta gaudent viscera, afflata sanctu spiritu, vocesque diversa sonant, fantur Dei magnalia. Deo Patris et gloria, et Filio quia mortui, surrexit ac paraclito in seculorum secula. Amen. Thank you. Iuncta sint gaudia, et ex precordis sonent preconia. Recedant vetera, nova sint omnia, corda voces et opera. Noctis recalitu, syna novissima, qua Christus creditu, ac num et satsuma. Dedisse fratribus, iuxta legitima, Christis indulta patribus. Post agnum typicum explitis epulis, corpus dominicum datum discipulis. Sic totum omnibus, quod totum singulis, ius fatimur manibus. Dedit fragilibus, corporus fertulum, dedit et tristibus, sanguinis poculum. Dicens accipite, quod tradu vasculum, omnes ex eo bibite. Sic sacrificium istut instituit, cuius officium comiti voluit. Solis presbyteris, quibus hic congruit, ut sumant et denceteris. Panis angelicus, fit panis hominum, dat panis celicus, figuris terminum. Ores mirabilis manducat dominum, auper servus et humilis. Te trinaditas unaque postimus, sic nos tu visitas, sic ut te collimus. Per tuas simitas, duc nos quotendimus, at lucem quam inhabitas. Amen. dulcis memoria, dans vera cordis gaudia, sed supam et omnia, ius dulcis presentia. Nil canitur suavius, nil auditur jucundius, nil cogitatur dulcius, quam Iesus Dei Filius. Iesus pes renitentibus, quam pius espedentibus, quam bonus Te querentibus, sed quid invenientibus. Net lingua valet dicere, net littera exprimere, expertus potest credere, quid sit Iesum diligere. Sis Iesu nostrum gaudium, quies futurus premium, sit nostra in Te gloria, per puncta semper saecula. Amen. Pecora lux eternitatis auream, diem beatis irrigavit ignibus. Apostolorum qui coronat principis, reisque in astra liberam pandit viam. Mundi magister atque celianito, Romae parentes arbitrique gentium. Per ensis ille, hic per crucis victor necem, vitae senatum laureati possident. O Roma Felix, quedorum principum, es consecrata glorioso sanguine. Purum cruore, purpurata ceteras, excellis orbis, una pulchritudines. Sit Trinitati, sempiterna gloria, honor potestas, atque jubilatio. In unitate, quae gubernat omnia, per universa, eternitatis secula. Thank you. Gregorianische Hymnen für vier Bläser und Orgel von Robert M. Helmschrott.